Nein. Radio Show. Jeden zweiten Sonntag im Monat. Punk und Hardcore. 14 bis 15 Uhr. In der Mutterform. Nicht nur Wiedersehen macht Freude, auch Wiederhören macht Freude. Und deswegen freut ihr euch jetzt, denn ihr hört United Kids, die Punk- und Hardcore-Radio-Show im Bermuda-Funk, dem freien Radio Rhein-Neckar. Ihr hört uns wieder in Mannheim auf der 89,6, in Heidelberg auf der 105,4 oder weltweit im Livestream unter www.bermudafunk.org. United Kids läuft immer am zweiten Sonntag im Monat von 14 bis 15 Uhr und so auch heute am Sonntag, den 8. Oktober 2023, dem letzten Tag der Bundesgartenschau in Mannheim. Ihr hört uns live oder in einer Wiederholungssendung. Wir freuen uns heute besonders über ein Wiedersehen und ein Wiederhören mit Tobi, der den Weg zurück in den Schoß von United Kids gefunden hat. Hallo, hallo. Tobi, wie war's für dich? Back again. Ich find's super. Ich freue mich auch. Tobi hat die letzten zwei Sendungen verpasst. Wir mussten dafür kurzfristigen Ersatz besorgen. Dafür haben wir auch positives Feedback bekommen, aber ich glaube, nichts schlägt das Dream Team. Werden wir sehen. Wir können ja mal so ein Voting machen. Ne? Vielleicht werde ich ja rausgemobbt. Naja, gevotet. Tobi, ich habe heute leider keine MP3 für dich. Zum Einstieg habt ihr gehört, von Ausgebombt, Wiedersehen macht Freude, Freude, von der gleichnamigen EP, die gerade bei Kink Records auch freundschaftlich verbunden mit dieser Sendung veröffentlicht worden ist. Wenn ihr Bock habt auf bisschen Stumpf, dann sind Ausgebombt die erste Adresse für euch. Auf jeden Fall. Und live macht sowas immer noch viel mehr Spaß und der Oktober hier, zumindest in Mannheim, ist voll mit vielen Konzerten und Ausgebombt könnt ihr am 14.10. im Jutz sehen mit ganz vielen anderen tollen Bands, vielleicht spielen wir da noch was und an dem Wochenende ist auch Lichtmeile in der Neckarstadt. Noch mehr Veranstaltung, noch mehr Konzerte. Man müsste sich fünf teilen eigentlich im Oktober, mal das mitzunehmen. Richtig. Und von wegen guten Konzerten, da habt ihr nämlich jetzt eine Band, die jetzt kommt, verpasst. Die haben nämlich am Freitag im Jutz gespielt. Und die will ich schon seit einem Jahr eigentlich euch hier mal präsentieren. Die haben nämlich letztes Jahr schon auf dem Get Lost Fest in Hamburg mich überzeugt. Da kannte ich die noch nicht, aber war super Auftritt. SGATV aus Frauenfeld in der Schweiz haben gerade ihr erste Platte rausgebracht und wir spielen jetzt erstmal die Hitsingle Never Trust the Rich. Musik Bomber al Parlament. Richtige Partystimmung. Bombenstimmung im Parlament. Bombenstimmung im Parlament. Richtige ja. Partystimmung hier so, für so einen Oktober. So hieß der Song. Synthesis ist die Band wahrscheinlich aus Barcelona, zumindest auf einem Label aus Barcelona rausgekommen, auf MDA. Und ja, das Album heißt Vandellos. Kannst du sagen? 89 auf 89. Oh, 89. Wobei, genau. Ich glaube, dass das Katalan ist. Und dann sagt man die 89 auch anders. Naja, immer diese Sonderwünsche. Auf jeden Fall, Che. Und gut, damit belassen wir es doch erstmal, oder? Es geht weiter. Wir haben viel zu viele gute Sachen dabei. Und das finden nicht nur wir. Auch unsere Hörer und Hörerinnen bestätigen uns ständig, dass wir einen extrem guten Musikgeschmack haben. Aber wir werden natürlich auch inspiriert. Ich habe mich heute mal inspirieren lassen vom lieben Thomas, der in Mannheim das beliebte Plattenlabel RCT-Tonträger betreibt und auch schon öfter hier in der Sendung zu Gast war. Und zwar hat der gerade eine neue Platte rausgebracht von der australischen Band Checkpoint. Und er selber, die Platte erscheint in 2 Tagen erst am 10. Oktober. Aber ihr könnt jetzt schon mal was hören. Er sagt selber: Album des Jahres. Jetzt bin ich gespannt. Ja. Yeah. die Oktober-Tanzsendung. Die bisschen UFO-Punk-lastig, diese Sendung im Oktober. Bis jetzt. Cherry Cheeks waren das mit dem Song Pure Power. Cherry Cheeks sind aus Portland, Oregon. Die haben gerade ihre zweite Platte rausgebracht. Die heißt Cherry Cheeks Second LP. Man glaubt es kaum. Und zwar bei Total Punk Records. Total Punk, auch das Motto dieser Sendung, Tobi? Total Punk. Ja, auf jeden Fall, weil jetzt geht's weiter nach Japan und Japan ist Total Punk auf sehr vielen Ebenen. Jetzt, ich sag gar nicht viel, einmal eher so ein bisschen klassischer und dann wird's irgendwie weird. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll, aber jetzt wird's erstmal, bevor es weird wird, wird's sehr laut. Regler auf für Crow. Do it! das war zweimal Japan. Gerade habt ihr gehört, die Band Sex Virgin Killer mit dem Song Devil von der gleichnamigen Platte Devil, die am 4. November 2023 veröffentlicht wird. Ich habe nicht so viele Infos über diese Band rausgefunden, nur dass sie wohl schon länger existiert und sich wieder zusammengefunden hat, also mal eine kurze Zeit auch wieder auseinander war. Und wie ihr auch gemerkt habt, es war ein bisschen schwer zu fassen, was machen die da, außer diese irgendwie geile Metal-Gitarre. Und auf der Bandcamp-Seite der Band sind auch, glaube ich, alle Tags irgendwie passend. Vielleicht nicht nur für den Song, sondern für die ganze Platte, aber da steht halt einfach von Hardcore Metal, Metal Punk, Metalcore, Punk, Darkwave, D-Beat, Gothic, Hardcore, Punk, Japanese Hardcore, Tokyo, Visual K, Japan. Das fasst es doch ganz gut zusammen. Bandcamp SEO gone right. Genau, und davor gab es Crow, legendäre Hardcore-Band, haben das erste Mal seit 12 Jahren was Neues veröffentlicht, eine Platte mit dem Titel I, und die Songs haben alle eher einen japanischen Titel, den können wir nicht sagen, wie der Song hieß, aber war gut. Nach vorne. Schön. Ja. Dann, fällt mir gerade keine gute geografische Überleitung an, aber wir spielen jetzt eine Band aus Kanada. Und zwar aus Montreal. Es handelt sich um Total Nada. Die haben gerade eine EP rausgebracht, die heißt nicht Second LP, sondern Second EP. Die hören wir jetzt mit Corpus. We'll be right back. Tobi. Ja. Richtig gut. Genau. Total Nada haben wir gehört aus Quebec in Kanada. Aber Platte auch rausgekommen auf Discos Enfermos, einem Label aus Barcelona, zu dem der Tobi vielleicht gleich noch was sagen wird. Danach haben wir gehört, das ist persönlich bisschen meine neue Entdeckung, diese Sendung, die Citric Dummies. Die gibt es wohl schon länger, aber ich habe noch nichts von denen gehört. Die sind aus Minneapolis, was für mich immer erstmal ein gutes Zeichen ist. Genau, die haben gerade eine Platte rausgebracht, Zen and the Arcade of Beating Your Ass. Auf dem Plattencover nennen sie sich selber auch Citric Dü, was für, quasi bei mir und Tobi, bei Tobi und mir, Entschuldigung, offene Türen einrennt. Und wir haben gehört, Everyone I Know Will Forget Me, was hoffentlich nicht der Fall sein wird. Auf jeden Fall. Und hoffentlich vergesst ihr auch nicht, unsere Sendung zu hören. Ihr hört nämlich United Kids, die Punk- und Hardcore-Radiosendung im Bermuda-Funk, dem freien Radio Rhein-Neckar. Und den hört ihr auf 89,6 MHz in Mannheim und 105,4 MHz in Heidelberg. Livestream gibt es bei mudafunk.org und unsere Sendung nachhören könnt ihr auf Bandcamp oder Mixcloud und ihr könnt uns bei Facebook und Instagram stalken und liken und so on. Könnt ihr uns auch mal mitteilen, was ihr so von der Musik haltet, die wir so spielen? Ja. Fände ich auch mal interessant. Könnt auch Vorschläge machen. Vielleicht. Ihr könnt spielen Vorschläge machen, die Quote der Sachen, die wir dann spielen, ist verschwindend gering. Aber schickt uns doch mal gute Vorschläge, dann spielen wir die auch. Ja, wir haben ja nur eine Stunde. Und von wegen guten Vorschlägen, jetzt kommt, glaube ich, meine Platte des Monats von Discos Enfermos, dem Label. Band heißt Katasi, Song heißt Esau de Lagun und die, ja, danke für die Aussprache. Werde ich gleich mal hier ausgelacht. Nee, was heißt es denn? Keine Ahnung, ist auch baskisch. So. Ich spreche kein Baskisch. Siehst du, ich habe nicht mal gemerkt, dass es baskisch ist. Aber dann war es wahrscheinlich gar nicht so. Vielleicht ist es auch gar kein baskisch. Für mich, immer wenn es so bestimmte Buchstabenkombinationen hat, denke ich, dass es baskisch ist. Auf jeden Fall wird es dann so ähnlich ausgesprochen. Wahrscheinlich, wenn nicht, schlagt mich nicht. Jetzt endlich die Musik, weil auf die warten wir alle. Oh, Ja, Synthies und Punk gehen sehr gut zusammen, würde ich jetzt mal sagen. Also haben wir in der Sendung jetzt auch ganz schön viel gehabt. Im Hause United Kids ja sowieso. Im Hause, ja, auf jeden Fall super geil. Wristwatch waren das mit Rules von ihrer zweiten LP, die einfach nur 2 heißt und im Sommer rausgekommen ist. Diese Band kommt aus Kanada. Unabgesprochene Thema dieser Sendung, Musik von Platten, die 2 heißen. Genau, und davor habt ihr Katasi gehört, wie ich schon gesagt habe. Richtig gut und ich glaube, meine Platte des Monats. Richtig geil. Mittlerweile auch rausgefunden, dass die aus Bilbao kommen. Insofern lag ich gar nicht so falsch. Und meine Aussprache vielleicht auch nicht. Nee, du hast es sehr schön ausgesprochen. Ja. Die nächste Band mit ihrem Song ist, Titel des Songs ist glücklicherweise sehr einfach auszusprechen. Die Band heißt Pig City, also Schweinstadt. Die kommen aus Phoenix, Arizona. Spielen wir aber auch nicht so häufig, ne? Bands aus Phoenix. Nö. Keine von diesen, schon wieder. Diese Stadt. Bands. Band gibt es schon seit 2017. Waren bei mir bisher nicht auf dem Radar. Haben gerade eine neue Platte rausgebracht, die nicht 2 heißt, sondern einfach Untitled. Und Bashback ist der Song, den wir euch jetzt vorspielen werden. Oh! So wie jetzt richtig bemerkt, ein bisschen Hardcore spielen wir heute schon auch noch. Nach Pig City habt ihr gerade gehört Mazandaran, die eine EP veröffentlicht haben, die genauso heißt wie die Band, auf Quality Control, einem Londoner Label. Und das Besondere an Mazandaran, deren Namen ich wahrscheinlich auch gerade hoffnungslos falsch ausspreche, ist, dass alle Bandmitglieder einen iranischen Background haben, teilweise auch die Familien aus Iran geflohen sind und die Texte der Band sich unter anderem mit so persischer Mythologie auseinandersetzen, aber auch, das sind ganz klar, politische Band ist, die aufmerksam machen will auf die Unterdrückung in Iran. Und das finden wir, Tobi, kann ich für uns beide sprechen, ein sehr unterstützenswertes Anliegen. Unterdrückung. Aufmerksam machen auf die Unterdrückung durch das klerikal-faschistische Regime im Iran unterstützen wir. Wenn dabei die Musik auch noch so geil ist, unterstützen wir doppelt. Und könnt ihr auch unterstützen, indem ihr diese Band hört. Die haben auf ihrer Bandcamp-Seite auch nochmal verlinkt zu politischen Organisationen, die sie unterstützen, wo ihr Geld hinspenden könnt, wenn ihr das machen möchtet. Voll gut. So sieht's aus. Ich mach doch gleich weiter mit dem Werbeblock, weil wir haben ja schon angekündigt, dass es sehr, sehr viele Konzerte diesen Oktober gibt. Im Mannheim, vor allem im Jutz, im besten Jutz der Welt. Und viele von den Bands haben wir schon hier in der Sendung mal gespielt. Deswegen sage ich nur so ein paar und dann spielen wir was Neues. Dann spielen wir Musik, die ihr nicht in Mannheim live sehen könnt. Doch. Aber abwarten. Also ein Halloween. Halloween, 31.10. Ich mach's von hinten. Litovsk auf jeden Fall, voll geil. Aus Brest. Glue aus dem, ich glaube, USA. Institute auch USA. Seht ihr sonst nie. Mitrei, Garage Punk aus Antwerpen. Pig Sweat, Placid. Halloween auf jeden Fall krass. Immer legendär. Es könnte fast ein Pfingstfest sein. Ja. Kommt auf jeden Fall im Kostüm. Dann moscht es sich besser. Ja. Und ich habe gehört, es wird zwischen den Bands noch Performances geben. Von Performance jetzt nicht die Leute abschrecken. Die waren schon überzeugt, dass sie da hingehen wollen. Nein, Musik, also musikalisch. Von Leuten, die da vielleicht noch auflegen oder irgendwas anderes da machen. Aber mit Musik und nichts, wo man mitmachen muss. Also Kunst oder so. Keine Sorge. Es wird keine Kunst passieren an diesem Abend. Keine Sorge, genau. Und davor am 21. habt ihr noch die Chance, die Imploders aus Kanada, Hi Hazy aus Zagreb, Lovebox aus Halle und Cold Summer zu sehen. Dazwischen auch noch viele Bands, deswegen geht auf die Seite von Jutz Mannheim oder bei Facebook oder Instagram, folgt denen auch und ihr kriegt das alles mit, was da so alles geht. Ich spiele euch jetzt zwei Bands, war was von mir sehr untypisches, beide aus Deutschland. Besser gesagt aus Ostdeutschland. Wir hatten ja jetzt auch gerade erst den Tag der Deutschen Einheit, deswegen. Große Diskussion auch. Sind ostdeutsche Bands in dieser westdeutschen Radiosendung unterrepräsentiert? Nein, eher überrepräsentiert, würde ich fast sagen. Wenn, dann spielen wir Bands aus Leipzig oder aus Berlin. Richtig, und diesmal auch Leipzig und Dresden. Und eine davon ist sogar eine Deutschpunk-Band. Und Deutschpunk hinzubekommen, ohne dass es entweder nur so Deutschrock für Arme oder stumpf und dumm ist, ist gar nicht so einfach. Das ist ein schmaler Grat. Und die nächste Band bekommt das aber sehr gut hin, finde ich. Und zwar allein schon der Titel des Songs, Marmor, Stein und Eisen bricht. Ist nicht schlecht. Die Band heißt Silikon, kommt aus, jetzt nichts Falsches sagen, Dresden. Und den könnt ihr am 14.10. im Jutz sehen und hören, vor allem. Bis zur Wahl, ich spreche mich des Blut. Ja, zweimal Punk aus Ostdeutschland könnt ihr am 14.10. im Jutz in Mannheim sehen und hören. Das waren gerade Ambulanz mit dem Song Family und davor habt ihr gehört Silikon mit Marmorstein und Eisenbricht. Das hört sich nach einem guten Abend an. Ja. Es ist ja Oktober. Traditionell müssten wir da eigentlich viel so düster Müstermusik spielen, aber es ist der sommerlichste Oktober seit langem. Deswegen ist auch der nächste Song vielleicht eher was, wenn ihr so einen beschwingten Sonntagnachmittag in der Sonne verbringen wollt. The Expats, Like It Like I Do. I know you like it like I like it. Now you know that I want it like you want it. Trying something new. Whoa! The Expats habt ihr gerade als erstes gehört. Like It Like I Do, die neue Platte heißt Song Machine. Eine Band auch aus Arizona, allerdings nicht aus Phoenix, sondern aus, und das habe ich auch tatsächlich noch nie gehört, Bisbee, Arizona. So ein bisschen so eine Retro-Sound, ich finde es ganz geil. Und danach die Waxlegs aus Berlin, tatsächlich dieses Mal auch eine gute Deutsch-Band-Quote. Also, nee, diese Quote im Radio, das war für deutschsprachige Texte, ne? Haben wir jetzt knapp daneben mit den Waxlegs, denn die singen auf Englisch und wenn ihr die live auf Englisch singen hören wollt, dann 24.10. Fantastisches Jutz Mannheim zusammen mit Pest Control aus UK. Das wird auf jeden Fall ordentlich abgehen. Sie werden die Bude abreißen. Sie werden das Publikum zum Überkochen bringen. Sehr wahrscheinlich, ja. Und wir haben auch noch einen Tipp für heute Abend. Ihr könnt in die Pfalz fahren. Wer möchte das nicht gerne machen am Wochenende? Ja, nach Landau. Da spielen die Verlierer auch aus Berlin. Auf Deutsch. Auf Deutsch. Und nachdem ihr da hingefahren seid, merkt ihr euch, dass wir, wann kommen wir wieder? Am zweiten Sonntag im November. Am zweiten Sonntag im November. Und das ist der Sonntag, der 12. November. Ja, da hört ihr uns wieder. 14 bis 15 Uhr. United Kids im Bermuda-Funk, dem Freien Radio Rhein-Neckar. Tobi und Carmen sagen tschö mit Ö. Wenn ihr Bock habt, sehen wir uns heute Abend in Landau. I have a client from London. He bought in this building 2 flats. Yeah. And he asked me a funny thing. When I show him the first time the flats, he asked me, why is they so less expensive? They are radioactive.